Teil 2. Wie lässt sich nun eine Stadt anhand der Architektur ablesen? Das ist ganz schwierig. Man kann die Fassaden studieren und sie einzelnen Epochen zuordnen. Oder aber an bestimmten Elementen, Fachwerkhäuser gibt es in den Städten seit dem späten 15. Jahrhundert. Aber es gab auch Steinhäuser. Aber die meisten Städte, auch Frankfurt, war auf dem Marktplatz durch Fachwerkhäuser geprägt. Es waren in der Regel Handelshäuser. Eines der ältesten wurde von einem Kaufmann und Weinhändler gebaut, das man heute noch sieht mit sehr, sehr schön geschnitztem Fachwerk, sehr schön dekoriertem Fachwerk. Ja, im 18. Jahrhundert hat sich dann das Stadtbild entwickelt. Man hat nun den Fachwerkbau zurückgedrängt und es gab dann diese großen barocken Häuser. Und der Stadtkern oder der Mittelpunkt hat sich zwar erhalten, aber die Wohnbereiche wurden immer mehr nach außen gedrängt, sodass sich quasi immer mehr Kreise um den Marktplatz gezogen haben oder entlang der Landstraßen nach Westen, Süden, Norden oder Osten. Und da haben sich dann die einzelnen Siedlungsplätze weiter in alle Himmelsrichtungen ausgedehnt. Im 19. Jahrhundert, durch die Industrialisierung und vor allem aber durch das große Bevölkerungswachstum im letzten Jahrhundert, brauchte man neue Plätze, damit die Menschen wohnen konnten. Eine Möglichkeit bestand darin, dass man ehemals einzelne oder kleine, selbstständige Dörfer Ende des 19. Jahrhunderts in die Stadt Frankfurt eingemeindete. Die heißen zum Beispiel Bornheim oder Frankfurt-Eschersheim, haben also noch ihren ehemaligen Namen, aber gehören seit schon jetzt über 100 Jahren zur Stadt Frankfurt. Also man brauchte immer mehr Wohnraum und hat die ehemalige landwirtschaftliche Fläche dann bebaut. In Frankfurt kommt noch dazu, das sehen Sie sehr schön, dass Anfang des 20. Jahrhunderts dann Reihenhaussiedlungen gebaut wurden. Oder ganze Stadtteile wie die Römerstadt von einem ganz berühmten Architekten, Ernst May, sodass nur Siedlungen gebaut wurden für städtische Angestellte und Arbeiter. Das waren relativ kleine Häuser, aber sie sind heute noch zu sehen. Und wie sich Frankfurt heute darstellt nach dem Zweiten Weltkrieg, man muss dazu sagen, Frankfurt ist großteils zerstört gewesen im Zweiten Weltkrieg, aber nach dem in den 50er Jahren hat man sehr schnell wieder begonnen, diese Stadt aufzubauen. Auch den Marktplatz mit Römer und den anderen wichtigen Gebäuden, die wurden nach den Vorlagen wieder aufgebaut. Andere Häuser nicht mehr im originalen Zustand, sondern im Stil der 50er Jahre. Und gleichzeitig hat sich nun Frankfurt ausgedehnt als das wichtigste, als die wichtigste Bankenstadt und auch die Stadt für den Handel und die Börse, sodass man nun einfach auf einer relativ kleinen Fläche viel Raum brauchte für Büros und andere Gewerbe, sodass man nun in die Höhe gehen musste. Und Frankfurt gehört in Deutschland zu den Städten, die die meisten Hochhäuser haben. Das heißt, auf relativ kleinem Raum musste man nun einfach in die Höhe gehen und von da, um diese vielfältigen Aufgaben in einer Stadt erfüllen zu können. Trotzdem ist Frankfurt eine Stadt, wo diese Gegensätze zwischen mittelalterlicher Stadt, zwischen der Stadt des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts sehr, sehr gut sichtbar wird.